Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung: A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie machen Urlaub an der deutschen Nordseeküste und nehmen an einer Küstenwanderung teil. Ich freue mich, Sie bei diesem schönen Wetter hier so zahlreich zu begrüßen. Und wie ich sehe, sind Sie auch für unsere etwa 3-stündige Wanderung gut ausgerüstet. Denn auch wenn es eine leichte Wanderung ist, so sollten Sie doch alles dabei haben, was man auf einer Wanderung so braucht. Also einen Sonnenhut und gute Wanderschuhe, einen Rucksack und vor allem eine Wasserflasche. Bevor es losgeht, möchte ich Ihnen noch kurz ein paar Informationen zu unserem Weg und zum Programm sagen. Wir starten hier gleich hinterm Parkplatz und laufen noch ein paar Meter an der Straße entlang. Unser Weg führt uns dann über die Salzwiesen, die zum Nationalpark gehören und unter einem besonderen Schutz stehen, hin zu unserem Ziel, dem schönen alten Turm Westerheversand. Was für ein langer Name, Westerheversand. Auf unserer Wanderung werden Sie viele seltene Vogelarten und Insekten sehen. Aber keine Schafe. Die sind hier verboten. Auch Wohnhäuser werden Sie hier keine finden. Denn im Nationalpark darf nicht gebaut werden. Den mehr als 100 Jahre alten Turm sieht man schon von Weitem. Obwohl er nicht besonders hoch ist, nur 40 Meter. Dort erwartet uns unser Guide, der auch etwas über die Region hier und das Leben an der Nordseeküste erzählen wird. Und selbstverständlich können Sie mit ihm dann den Turm besichtigen. Und später, also nach der Führung, auch besteigen. Von dort aus haben Sie einen herrlichen Blick auf die weite Landschaft und die Nordsee. Bei schönem Wetter und Sonnenschein ist der Blick natürlich besonders gut. Schließlich wandern wir auf demselben Weg zurück zum Parkplatz. Dort erwarten uns dann 2 Busse, die uns zum nahegelegenen Kiekmal Inn bringen, ein Café im Garten. Hier können Sie sich dann von unserer Wanderung erholen, den leckeren Kirschkuchen genießen, übrigens eine Spezialität des Hauses, oder selbstgemachte Limonade trinken. Nach etwa einer Stunde fahren uns die beiden Busse dann zurück zum Parkplatz. Das wird so gegen 16.30 Uhr sein. Haben Sie noch Fragen? Wenn nicht, wünsche ich uns allen nun einen wunderschönen Tag. Ende von Hören, Teil 2.